oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute einmal mit einer Android App. Ich weiß gar nicht, ob es das für iOS auch gibt. Auf jeden Fall gibt es auch diese Seite. Ich habe auf jeden Fall die Android App getestet. Parcello würde ich jetzt einfach mal vermuten. Kategorie Effizienz. Aktuelle Versionsnummer 1.0.8, erforderliche Android-Version 5.0 oder höher. Interaktive Elemente, Online-Kauf, es gibt also wahrscheinlich einen In-App-Kauf. Und die Dateigröße oder die App-Größe steht hier gar nicht. Hat auf jeden Fall bei 245 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,9 Sternen. Getestet wurde die App auf dem OnePlus One mit Android Versionsnummer 7.1.2. Ich lese die Beschreibung vor. Kann ich noch mal kurz mit dem Hund raus? Soll ich lieber morgens oder lieber abends zu Hause sein? Kommt das Paket noch vor dem Urlaub? Dir kommen diese Fragen bekannt vor. Wir finden, es ist nicht mehr zeitgemäß, den ganzen Tag sinnlos zu Hause zu warten. Deshalb haben wir Parcello entwickelt. Denn mit uns erfährst du, wann dein Paket voraussichtlich ankommt. Tag und Uhrzeit. Wenn dir diese Zeit nicht passt, leite das Paket einfach um oder vereinbare einen Wunschtermin. Stimmen diese unsere Angaben denn auch immer? Nein, aber immer öfter. Denn mit jedem neuen Paket wird die Vorhersage für alle Nutzer besser. Bis wir unser Ziel erreicht haben, jedes Paket auf 15 Minuten genau vorherzusagen, ist es aber noch ein weiter Weg. Wenn dir das zu blöd ist, empfehlen wir dir, eine andere App zu benutzen. Wenn du jedoch die große Idee hinter Parcello verstehst und cool findest, freuen wir uns riesig, wenn du uns auf dem Weg begleitest. Zusätzlich zu der Paketvorhersage bekommst du eine Sendungsverfolgung, Synchronisation mit unserer Website, Push-Notifications, Anzeige des Standorts auf der Karte, Lieferzeiten-Check ohne Sendungsnummer. Aktuell unterstützen wir die folgenden Zusteller: DHL, Hermes, DPD, UPS und GLS. Weitere sollen in Kürze folgen. Ich persönlich bin extrem begeistert von dieser App. Das kann man so sagen, beziehungsweise von der Seite schon. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine App und von der App bin ich genauso begeistert. Beziehungsweise nein, von dem Dienst hinter der App bin ich begeistert. Die App an sich ist manchmal noch ein bisschen langsam, lässt sich ein bisschen Zeit mit dem Laden, könnte schneller laufen, könnte die Infos schneller anzeigen. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich der Dienst. Nehmen wir ein Beispiel an, ich habe ein Paket erwartet. Donnerstag bestellt, DHL-Tracking, also letzte Woche Donnerstag, DHL-Tracking sagte, kommt am Samstag. Parcello zeigte an, nee, kommt am Montag, also heute, zwischen 13 und 15.30 Uhr. Ich habe dem DHL-Tracking vertraut, das muss ich sagen. Und was war, das Paket kam nicht am Samstag an. Was war, das Paket kam heute um 14.45 Uhr an. Damit kann ich wunderbar leben. Zwischen 13 und 15.30 Uhr wird angezeigt. 14 Uhr ist es da. Funktioniert einwandfrei. Ihr habt ebenfalls, zeigt euch die Parcello-App noch eine Karte an, vom Tracking, also wo das Paket gerade ungefähr so ist. Es gibt den Lieferzeiten-Check. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die nehmen das anhand der wie die Nachbarn Pakete kriegen oder irgendwie so. Ich kann auf jeden Fall, wenn ihr wenigstens einen Zeitraum haben wollt, wann euer Paket vielleicht ankommt, Parcello auf jeden Fall empfehlen. Und die App versieht ihren Dienst. Was will man denn mehr? Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.